I'm home with two. We are sisters, cashed in the zoo. Dein Erregung wächst, ein das Wissen nicht anblick. Ist dies nicht deiner Liebe an sich? Oder ist es nur ein Geist, der dich steckt? Dein Seufzen kalt über die Gräber hinweg. Und dein Seufzen sind kalt über die Gräber hinweg. Und wieder die Kehr, Trauer und Sehnsucht. Ich aufgeklärt, Blut zum Blute, Fleisch zum Fleisch. Trotz der Kälte ist dir unglaublich heiß. Ich brenne in den Verlangen, das in dir steckt. Und dein Schrei klingt über die Gräber hinweg. Und dein Schrei klingt über die Gräber hinweg. Die Wald, die Wolke, die Landschaft, das ist bitter kalt. Der Friedhof ist also fast in Leid.